Zufällig, so erzählt uns Bruder Heinrich Glücksmann von der Wiener Großloge, zufällig war die Loge am Tage der Ermordung des österreichischen Kriegsministers Graf Latour feierlich eröffnet worden. An jenem 5. Oktober 1848, an dem auch rein zufällig die Oktoberrevolution ausbrach. Die gewandten Klerikalen, sagt Bruder Glücksmann wörtlich, schufen da Zusammenhänge, an die wohl kein vernünftiger Mensch glaubte, die aber doch auf lange hinaus allen Bemühungen hindernd in den Weg traten, der königlichen Kunst in Österreich Eingang zu verschaffen. Eine Zwischenfrage: Wer war denn der Mörder des Grafen Latour? Alberne Frage, der Pöbel natürlich. Der süße Pöbel, der jedes Mal mit wunderbar feinem Gefühl gerade jenen herauszufinden weiß, der jeweils am würdigsten ist, an der nächstbesten Laterne aufgeknüpft zu werden. Am würdigsten sind selbstverständlich allemal diejenigen, die in treuer Pflichterfüllung ausharren bis zum letzten Atemzug. So wie der in Ehren ergraute 68-jährige Kriegsminister Graf Latour. Wie derartiges unauffällig gemacht wird, darüber könnte allenfalls der portugiesische Großmeister Bruder Magalhães Lima Aufschluss geben, der jetzt wegen angeblicher Beteiligung an einem Morde verhaftet ist. Aber das sind ja bloß Vermutungen. Jedenfalls gibt dieser merkwürdige Zufall zu denken. Auffallend ist auch die Ähnlichkeit gewisser Namen. 1848 war es der Bruder Levis, 1919 sind es die Herren Levin, Levinet, die eine bemerkenswerte Vielgeschäftigkeit entwickelten. Doch lassen wir das, reden wir von etwas anderem. Die Revolution wurde also trotz Ermordung des Kriegsministers niedergeschlagen. Levis berichtet uns weiter: Nach Herstellung der Ruhe begab sich Bruder Levis mit einigen anderen Brüdern zum Gouverneur von Wien, Feldmarschallleutnant Freiherr von Welden, um die Erlaubnis zu erlangen, sich wieder versammeln zu dürfen. In diesem Gesuche wurden Gottes Glaube und Nächstenliebe als höchste Ziele der Freimaurer hingestellt, der Ausschluss jeder politischen Tendenz besonders hervorgehoben und endlich auf die Aufnahme des Prinzen von Preußen als Protektor aller preußischen Logen, wie auch auf König Friedrich Wilhelm III. Als Mitglied des Freimaurerbundes hingewiesen, um dadurch den Beweis zu erbringen, dass die Freimaurerei nicht staatsgefährlich sein könne. Aber der Finsterling, Freiherr von Welden, nahm die Abordnung befremdlicherweise höchst ungnädig auf und kehrte ihr sogar den Rücken. Ob er dabei zur Bekräftigung jene volkstümliche Redewendung gebraucht habe, die auf Götz von Berlichingen zurückgeführt wird, ist geschichtlich nicht erwiesen. Auch vom Minister des Inneren, Dr. Bach, wurde Bruder Levis abgewimmelt. Da es in Wien unmöglich war, während des Ausnahmezustandes eine Logentätigkeit zu entfalten, versammelten sich die Brüder nun in der Kurstadt Baden und sandten von einer Festloge an das Kriegsministerium 80 Gulden zum Besten der K&K-Armeen in Italien und Ungarn, was in der Wiener Volkszeitung besonders hervorgehoben wurde. Aber auch diese hochherzige Handlungsweise prallte an dem Unverstand und der Borniertheit der Wiener Regierung ab, die sich noch immer nicht einreden lassen wollte, dass die Freimaurer ihr höchstes Ziel wirklich nur im Gottesglauben und in der Nächstenliebe erblickten. Sie war vielmehr nach wie vor der Überzeugung, es hier mit einem Geheimbund gefährlichster Sorte zu tun zu haben, auf den man gar nicht scharf genug aufpassen konnte. Denn alles, was an Nachrichten aus Ungarn, Böhmen und Deutschland einlief, musste sie in dem Argwohn bestärken, dass es sich hier um eine revolutionäre Bewegung handelte, die vor der Freimaurerei ihren Ausgang nahm, siehe Frankreich, und in allen Ländern, wo es zur 1848er Revolution kam, von den Freimaurern unterstützt und gefördert wurde. Dabei soll die Frage, ob und was sie Gutes brachte und wer schließlich den Hauptvorteil daraus zog, vollständig unerörtert bleiben. Hier handelt es sich bloß um eine Feststellung geschichtlicher Tatsachen, die einem Großteil der Gebildeten unbekannt sind, von den unteren Schichten des Volkes gar nicht zu reden. Anfangs der 60er Jahre begegnet uns Bruder Levis, Professor der englischen Sprache in Ungarn, wo er sogenannte unregelmäßige Aufnahmen in den Orden vollzog, wofür er sich bezahlen ließ. In Österreich hatten nämlich die Logen ihre Tätigkeit vollkommen eingestellt, wenigstens getrauten sie sich nicht mehr ans Licht der Öffentlichkeit. Mit der Verfassung von 1867 trat hierin eine wesentliche Änderung ein. Vorher soll jedoch noch ein Ereignis besprochen werden, das uns wenigstens mittelbar betrifft, nämlich die Hinrichtung des Kaisers Max von Mexiko, welche ja ebenfalls mit den Freimaurern in Zusammenhang gebracht werden muss. In Budapest di Naplo, einem von Freimaurern herausgegebenen Tagblatt, erschien am 15. Januar 1897 ein Aufsatz, der dem Andenken des Grafen Josef Zichy, des einstigen Obersthofmeisters des unglücklichen Kaisers, gewidmet war, woraus folgende höchst bemerkenswerte Stelle entnommen sei. Als der ritterliche Monarch bereits zum Tode verurteilt war und in Querétaro im Armensünderstübchen saß, sandte der Präsident der Republik, Juarez, seinen Adjutanten, den Baron Gargan, zum Kaiser. In Mexiko flüsterte man sich nämlich zu, dass der Kaiser Max, der ein außerordentlich liberaler, von menschenfreundlichen Gefühlen durchdrungener Mann war, ein Freimaurer sei. Da nun auch Juarez dem Orden angehörte, schickte er den Baron Gargan zu ihm, um im Gespräche herauszubringen, ob der Kaiser tatsächlich Bruder sei. Falls das Gerücht auf Wahrheit beruhen sollte, war Gargan von Juarez bemächtigt, dem Kaiser mitzuteilen, dass im Hafen ein Schiff vor Anker liege und der Kapitän nur den Befehl erwarte, ihn, den Kaiser, entfliehen zu lassen. Gargan gelang es, den Kaiser allein zu sprechen, und er suchte nun herauszubringen, ob dieser ein Freimaurer sei oder nicht. Aber der Kaiser wollte nicht Farbe bekennen. »Lassen Sie das«, sagte er, dann senkte er sein Haupt und versank in tiefe Gedanken. Gargan sah, dass er nicht ans Ziel komme, nahm verehrungsvoll Abschied und meldete Juarez, dass der Kaiser sich nicht erklärt habe. Der Präsident der Republik sah ernst vor sich hin und sagte finster, »Gott sieht in meine Seele, ich wollte ihn retten. Es werde also der Wille des Gesetzes vollzogen.« Die Frage, ob Kaiser Max von Mexiko Freimaurer war oder nicht, ist bis heute nicht entschieden. War er es nicht, so hätte ihn einfach ein Jahr vom sicheren Tode errettet. Aber er wollte selbst um den Preis seines Lebens nichts Unwahres behaupten. War er es hingegen, so wollte er offenbar seine ehemaligen Beziehungen zur Freimaurerei zu einer Zeit, da er ihr nicht mehr innerlich angehörte, nicht dazu ausnützen, um sich in Sicherheit zu bringen. In beiden Fällen ist die Seelenstärke dieses wahrhaft großen Mannes zu bewundern. Kehren wir nun zur Freimaurerei in Österreich wieder zurück. Warum wurden denn die Logen auch nach der Erteilung der Verfassung von 1867 bei uns nicht anerkannt? Die Antwort darauf mögen uns die Freimaurer selbst geben. In der Geschichte des Wiener nichtpolitischen Vereines Humanitas findet sich die Äußerung, dass die Regierung sich stets geweigert hat, dem Vereine ein rechtliches Dasein zu gewähren, weil die Beiziehung eines staatlichen Beamten zu den Versammlungen rundweg abgelehnt wurde. Da die österreichische Regierung die Freimaurerei als politische Vereinigung betrachtete und politische Vereine sich die Anwesenheit eines Regierungsbeamten nun einmal gefallen lassen müssen, so war nicht einmal das ausgesprochen liberale Bürgerministerium in der Lage, die angesuchte Anerkennung zu erteilen. Geheime Vereinigungen sind in Österreich verboten, § 285 Strafgesetzbuch. Dazu gehören naturgemäß auch jene, die, wenn auch ihr Dasein der Behörde bekannt ist, eine andere Verfassung oder andere Satzungen besitzen, als sie vorgeben, sowie auch jene, die insgeheim andere Zwecke verfolgen, als sie öffentlich vortäuschen. Für die Freimaurer ein schwieriges Dilemma, aber diese Klippe wurde in echt österreichischer Weise umschifft. Man erfand nämlich für die freimaurerischen Vereine ein höchst merkwürdiges Doppelleben. In Österreich sollten sie bloß als Wohltätigkeitsvereine gelten und wirken, die eigentliche Logenarbeit hingegen, die durften sie mit Schurz und Handschuhen, mit Bändern und Bijoux in Ungarn ausüben. Das ist nicht etwa ein schlechter Witz, sondern eine echt österreichische Erfindung, die verdiente, in allen Kulturstaaten patentiert zu werden. Den Beweis für die Richtigkeit des Gesagten liefert uns die Geschichte des Humanismus selbst, die unter anderem folgende wichtige Beschlüsse mitteilt. Nur die Mitglieder der Loge Humanitas in Neudörfel in Ungarn können wirkliche Mitglieder des Vereins Humanitas in Wien sein. Weiters,